Galatians chapter 3. Wenden wir uns zum Galater Kapitel 3 and John chapter 20. Und dann Johannes 20. Father, bless these words, we pray. Vater, segne diese Worte, darum beten wir, in unseren Herzen. And thank you for the introduction. Danke für diese Einleitung. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. If you happen to go to the website, the title of last week's message. Wenn ihr zufällig auf unserer Webseite wart, dann war der Titel der letzten Botschaft. Was called Sailing the Winds of Grace. Den Wind mit dem Wind der Gnade zu segeln. And this will be part two. Und das wäre Teil 2 jetzt von diesem Thema. John chapter 20. In Johannes 20. Verse 21. Vers 21. Jesus said to them again. Sagte Jesus ihnen wieder. Peace be with you. Friede sei mit euch. As the Father has sent me, I also send you. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. But read it in German Bible. Ja. Jesus sprach nun wieder zu ihnen. Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Verse 22. 22. And when he had said this, he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Now this was after the resurrection. Das war nach der Auferstehung. But before Pentecost. Aber vor dem Pfingsttag. And the Lord Jesus is still breathing on people. Und der Herr Jesus haucht noch immer auf Leute. But not from earth, but from heaven. Aber nicht von der Erde, sondern vom Himmel. And he breathed on them to empower them. Und er hauchte sie an, um sie zu ermächtigen. To do his will. Seinen Willen zu tun. And as we turn to Galatians 3. Und wenn wir jetzt zu Galater 3 gehen. We see Paul's argument here. Da sehen wir das Argument des Paulus. Verse 1, you foolish Galatians. Vers 1, o unverständige Galater. The Greek is means o thoughtless. Das griechische wäre wortwörtlich ihr Gedankenlosen. Or without mind. Ohne Denken, ohne Verstand. Or brainless. Oder gehirnlos. You brainless Galatians. Ihr kopflosen, gehirnlosen Galater. Who has bewitched you? Wer hat euch bezaubert? Who has cast a spell on you? Wer hat einen Schwur über euch gelegt? I wonder how many Christians have this spell today. Ich würde mich fragen, wie viele Christen unter diesem Bann, unter seinem Bannfluch stehen. These are born again Christians who have had a spell cast on them by the devil. Wiedergeborene Christen, die unter einem Bannfluch des Teufels stehen. It's like they're not thinking. Das heißt, sie denken nicht. It's like they don't have a brain. Sie haben kein Hirn. It says before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Meaning that Jesus died to put an end to the law. Da, weil er Jesus starb, um das Gesetz zum Ende zu bringen. Right in front of your eyes. Vor euren Augen. Verse 2. Vers 2. This is the only thing I want to find out from you. Nur dies will ich von euch wissen. Did you receive the Spirit? Habt ihr den Geist empfangen? Did Jesus breathe on you? Hat Jesus auf euch angehaucht? By the works of the law or by hearing with faith? Aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Works of the law. Gesetzeswerke. It means trusting our natural energy. Das bedeutet der natürliche Energievertrauen. To fulfill God's supernatural law. Um Gottes übernatürliches Gesetz zu erfüllen. It means I'm exerting. Das heißt, ich übe aus. And I'm trusting. Und vertraue voll. My natural energy. Meiner natürlichen Kraft. To fulfill God's supernatural law. Um Gottes übernatürliches Gesetz zu erfüllen. Oder? So who has bewitched you? Wer hat euch bezaubert? Jesus Christ was crucified before your very eyes. Vor euren Augen wurde doch Jesus gekreuzigt. Because no one could keep the law. Weil keiner eben, aus diesem Grund eben, weil keiner das Gesetz halten kann. Let's read on. Lesen wir weiter. Or the hearing with faith. oder durch die Kunde des Glaubens. That means listening to God's word. Das heißt, auf Gottes Wort hören. About his plan. Über seinen Plan. To fulfill his own law through us. Sein Plan, nämlich sein eigenes Gesetz in uns zu erfüllen. Through the power of the Holy Spirit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Verse 3. Vers 3. Are you so mindless? Seid ihr so unverständig? Mindless. Das heißt, ohne Verstand. No, mindless. Ohne Sinn. I can speak a little German. Mindless, yeah, ohne Sinn. Yeah. Okay. Are you so foolish? Seid ihr so ohne Sinn? So närrisch? He's getting it. He's getting it. I'm confusing him today. Are you so foolish? Seid ihr so töricht? Yeah. Having begun by the Spirit. Nachdem ihr im Geist angefangen right. habt. They began in the Spirit. Sie haben im Geist angefangen. It's amazing. I've met so many believers. Ich habe so viele Glaubende getroffen. Different Christian leaders. Verschiedene christliche Führer. Who pastor these legalistic churches. Die in diesen legalistischen Gemeinden eben Pastoren sind. That can't grow. Die nicht wachsen können. Because they're so under control. Weil es so unter starker Kontrolle ist. And you meet them. Und du triffst sie. And they tell you how they came to the Lord. Und sie sagen dir dann, wie sie zum Herrn gekommen Because sind. I tell them first how I came to the Lord. Weil zuerst erzähle ich ihnen, wie ich zum And Herrn gekommen bin. Smile. Und dann lächeln And sie. They say, oh, yeah. Und sie sagen, ja. 35 years ago, vor 35 Jahren God changed my life. Hat Gott mein Leben verändert. Wonderful. And then I met Wunderbar. Susie. Dann habe ich die Susie getroffen. Or Heidi and we got married. Dann haben wir geheiratet. And then we went to Bible school. Dann sind wir in die Bibelschule we gegangen. Wanted to be missionaries. Wollten Missionare sein. And now we're pastoring a dead church. Und jetzt sind wir Pastoren von einer toten Kirche, toten Gemeinde. Like what happened? Was ist passiert? They began in the Spirit. Die fingen im Geist an. They were born again. Sie waren wiedergeboren. Their lives were changed. Ihr Leben war verändert. Some of them were alcoholics. Manche waren Alkoholiker. Some of them were drug addicts. Manche drogenabhängig. Some of them were arrogant business people. Manche einfach arrogante and God Geschäftsleute. Came in and changed their lives. Doch Gott veränderte deren Leben. And they began in the Spirit. Und sie fingen im Geist an. Jesus breathed on them from heaven. Jesus hauchte sie an vom Himmel. Verse 3 again. Vers 3 wieder. Are you so foolish? Seid ihr so närrisch? Having begun by the Spirit? Nachdem ihr im Geist angefangen Are habt, you now being perfected by the flesh? Wollt ihr jetzt im Fleisch vollendet werden? The Greek reads like this. Das Griechische gibt es so her. Are you perfecting yourselves even while I speak? Ihr wollt euch selbst vollenden, während ich mit euch spreche? Are you perfecting yourselves in the flesh even while I speak? Selbst während ich mit euch spreche, wollt ihr euch im Fleisch vollenden? Verse 4. Did you suffer so many things in vain? So Großes habt ihr vergeblich erfahren? If indeed it was in vain? Wenn es wirklich vergeblich ist? Last verse, verse 5. Fünfter zum Schluss. So then, does he who provides you with the Spirit, der euch nun den Geist darreicht, he supplies you, der euch nun den Geist mit dem Geist versorgt. Same word, 2 Corinthians 9:10. So wie in 2. Korinther 9:10. He supplies seed to the sower. Dass er Same dem Sämann gibt. God supplies us with the Spirit. Versorgt uns oder rüstet uns Gott mit dem Geist And aus. And works miracles among you. Und wirkt Wunder unter uns. Does he do it by the works of the law? Tut er es aus Gesetzeswerken? Or by hearing? With faith. Oder aus dem Hören des Glaubens. Okay, turn to Psalm 147. Gehen wir zu Psalm 147. When I was a little boy, als ich ein kleiner Junge war, I was in fourth grade, I was about in der vierten Klasse vielleicht, maybe about 8 years old. Sagen wir 8 Jahre. The nun came in and she said, "We're going to have a test right now." Kam die Nonne rein und sagte, jetzt machen wir einen Test. And I want you to put everything away. Legt alles auf die Seite. Just take a pencil out. That's it. Nur ein Bleistift ist erlaubt. So she handed us this test. So sie legte uns teilte den Test aus. And the first thing it said, als erstes stand, is read everything before you do anything. Lies alles fertig, bis du anfängst, irgendwas zu tun. How many people have taken this test? Wie viele Leute haben diesen Test schon gemacht? Read everything before you do anything. Also bevor du irgendetwas tust, lies sehr aufmerksam durch. First question. Erste Frage. Cockle like a crow or like a rooster. Also Krähen haben. So you hear people around the room, cock-a-doodle, cock-a-doodle. Und die Leute machen das dann wirklich. Second, stand up out of your chair and sit back down. Steh auf deinen Stuhl und setz dich wieder hin. Say hello to your neighbor. Sag deinem Nachbarn Hallo. Stand up out of your chair and circle your chair and sit back down. Steh wieder auf deinen auf, geh um deinen Stuhl herum, setz dich hin. Yell your name out in front of the class. Schrei deinen Namen raus vor der ganzen Klasse. All these things, like 20 things you're supposed to do. 20 solche Dinge. And then at the end it says. Aber ganz am Schluss stand. Now that you've read everything. Nachdem ihr alles gelesen habt. Do nothing. Macht nichts. Except put your name on top of the paper and hand it in. Außer den Namen oben hinschreiben und abgeben. Now, I'm kind of a slow reader, so it was fortunate for me. Mein Vorteil war, dass ich ein langsamer Leser bin. But there was a very fast reader. Her name was Marian. Da war eine gewisse Marian, die las sehr schnell. And I was listening to all these people cockadoodling and getting up. Und ich habe mir das Gekrähe angehört und das Geschrei und die and I was a little diese Aktivitäten. On the shy side, so I didn't actually want to do anything. Ich war eher der Scheue und ich wollte nichts tun. I think I did one thing, like I stood up and circled my desk. Ich glaube, ich bin vielleicht einmal herum um meinen Tisch, aber das war schon. I sat down. Hab mich hingesetzt. But then I saw Marian. She got up. Und dann habe ich diese Marian gesehen. And she went up smiling and handed in her paper. Und lächelnd ging sie, stand sie auf und gab das Papier. And I thought, she knows something I don't know. Und ich dachte mir, die weiß was, was ich nicht weiß. She's really smart. Die ist schlau. And she sits there smiling. Und als sie da lächelnd sitzt. And everybody keeps cockadoodling and all these 20 crazy things. So, und alle krähen oder tun 19 andere verrückte Dinge. Until we all reach the last line. Bis dann alle zur letzten Zeile kommen. Read everything before you do anything. Wo es heißt, lies alles bevor du irgendwas tust. And that's the same in the Bible. Read everything before you do anything. Lies alles bevor du irgendetwas tust. Because the end says, weil das Ende sagt, it is finished. Es ist vollbracht. God will do everything through us. Gott wird durch uns alles tun. And it's Christians are bewitched into thinking. Christen sind wirklich verhext, indem sie that denken, we are to perfect ourselves. Dass wir uns vollenden müssen. We started out with the spirit. Wir fingen im Geist an. But now we finish it in the flesh. Aber jetzt vollenden wir es im Fleisch. Last week we used the illustration of the rowboat and the sailboat. Letzte Woche haben wir das wieder mit dem Rover und diesem Segelboot but haben today wir das we'll use a illustriert. Jetzt werden wir eine andere nehmen. Let's go to the Beamer. Thank you. Psalm 147. Psalm 147. Let's read it here. Psalm 147, if I can find it. Okay. Here we go. Okay. Starting with verse 7. Mit Vers 7 anfangen. Sing to the Lord with thanksgiving. Stimmt den Herrn ein Danklied sing an. Sing praise to our God with the lyre. Spielt unserem Gott auf der Zither. Or guitar. Oder Gitarre. Who covers the heavens with clouds. Ihm, der den Himmel mit Wolken who bedeckt. Who provides rain for the earth. Und Regen bereitet who der Erde. Who makes grass grow on the mountains. Der Gras sprossen lässt auf den Bergen. He gives to the beast its food. Der dem Vieh sein Futter gibt. And to the young ravens which cry. Den jungen Raben, wonach sie schreien. And guess what? He does not delight in the strength of the horse. Er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses. Nor does he take pleasure in the legs of a man. Noch Freude an den Schenkeln des Mannes. A lot of guys, you know, they pride themselves on their legs, you know. Viele rühmen sich mit ihren they got these, you know, these huge, they've got these huge thighs and these big calves. Sie haben diese wirklich riesigen Oberschenkel, ja. But the Lord takes no pride, he takes no pleasure in the legs of a man. Aber Gott macht sich nicht viel aus den Stärke eines Mannes. Now let's make the comparison today a marathon runner. Lassen wir jetzt ein Beispiel hier ablaufen, ein Marathonläufer. As someone who really exerts and trusts in his natural strength. Der seine Stärke, seine natürliche Stärke ausübt und ihr vertraut. Now Gerald's a marathon runner, so it's hard to translate right now. So, also der, ich bin ein Marathonläufer, also vielleicht ist es schwer zu übersetzen. Maybe we can change the translator. Ja, dann können wir den Übersetzer austauschen. Let Gerald go weep somewhere. Ja, dass ich mich ausweinen kann. Ja. Okay, let's look at a couple more marathon runners. Bringen wir noch ein paar Marathonläufe. Schaut euch ihre Gesichter an. That is sheer exertion. Totale Anstrengung. And trusting them, I can do this. I can do this. Ich kann das machen. Ich kann das vollenden. I'll catch her. Ja, ich werd schon aufholen. Let's go a little further. Look at all those marathon runners. Schaut euch das an. Look at them. That's thousands and thousands of marathon runners. Tausende. That's like the world. Look at this guy, huh? Schaut euch den an. That guy is almost having a heart attack. Der ist kurz vor einem Herzanfall. That is not Gerald in 20 years. Guaranteed. Das bin ich. Werde ich hoffentlich nicht sein in 20 Jahren. Okay, now let's look at the comparison. Schauen wir den Vergleich an. Turn with me before you switch the picture to Isaiah chapter 40. Gehen wir jetzt zum Jesaja 40. The Lord has no pleasure in the legs of a man. Der Herr hat keine Freude an der Kräften, an den Kräften eines Mannes. I mean, back then they didn't have motorcycles. Damals gab es keine Motorräder. You had to have strong legs. Da hat man starke Beine haben. Climb mountains and run away from the enemy. Um den Feind davonlaufen zu können oder auf einen Berg rauf. And speed was important. Geschwindigkeit war wichtig. But when you trust it, aber wenn du dem vertraust, the Lord has no pleasure in it. Dann hat der Herr damit keine Freude. Isaiah chapter 40. Jesaja 40. Starting with verse 28. Vers 28. Do you not know? Hast du es nicht erkannt? Well, the Galatians didn't know for sure. Also die Galater haben es sicher nicht erkannt. Have you not heard? Oder hast du es nicht gehört? Well, they heard, but they forgot. Ja, die haben es gehört, aber vergessen. The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht, er ermattet nicht. His understanding is inscrutable. Unergründlich ist seine Einsicht. He gives strength to the weary. Er gibt den Müden Kraft. And to him who lacks might, he increases power. Und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Though youths grow weary and tired, Jünglinge ermüden und ermatten. And vigorous young men stumble badly, und junge Männer straucheln und stürzen. Yet those who wait for the Lord, aber die auf den Herrn hoffen, will regain new strength. Die gewinnen neue Kraft. Our illustration last week was the guy who's in the rowboat. Erinnere dich jetzt an diesen, an das Ruderboot. And he's just working away. Und der müht sich ab. A certain security because he's in control. Eine gewisse Sicherheit ist da, weil er ja in der Kontrolle ist. Efficient. Es ist wirksam, es wirkt. But es is it effective? Es bewirkt was, aber hat es wirklich, bringt es was? Then there's the guy with the sailboat. Und dann ist der mit dem Segelboot. Very dependent on the wind. Völlig vom Wind abhängig. But what if the Lord's controlling the wind? Aber was ist, wenn der Herr den Wind kontrolliert? What if Jesus blows from heaven? Was ist, wenn Jesus vom Himmel bläst? What if he's the one who's completely in control? Was ist, wenn er es ist, der total in Kontrolle? Then I have to wait upon him. Dann muss ich auf ihn warten. And he will renew my strength. Und er wird meine Stärke erneuern. In Psalm 27:14. Im Psalm 27, 14, it says, "Be of good courage." Seid guten Mutes. And wait on the Lord. Und wartet auf den Herrn. I say again, be of good courage. Nochmal sage ich, seid guten Mutes. It takes courage to wait. Es bedarf Mutes zu warten. It takes courage to sit there. Da zu sitzen. And wait on the Lord. Und auf den Herrn zu warten. Now let's look at the next frame. Schauen wir uns das nächste an. Look at this here. Schaut euch das an. That's, I think that's Gerald Hudibusch right there. Ich glaube, maybe das ist der Gerald Hudibusch. And a hang glider. Is that you, Gerald? He wishes that was him. Er ist vielleicht oben. But it's not him. In der Sonntagsschule. But look at the difference there. Schaut euch an da. Effortlessness. Hier ist kein Aufwand. The next frame. Nächstes. Look at that. Effortless. Kein Aufwand. Right? Here we are. Verse 31. Vers 31. Yet those who wait upon the Lord will regain new strength. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. They will mount up with wings like eagles. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. They will run and not get tired. Sie laufen und ermatten. They will walk and not become weary. Sie gehen und ermüden nicht. Right? This is the picture. Look at that guy smiling right there. Der lächelt dahin, der lächelt vor sich hin. You see all those marathon runners underneath him? Und drunter die Marathonläufer im Kontrast. They're all working so hard. Die plagten sich ab. He had to wait for the wind. Der hat auf den Wind warten But when it comes, it comes. Aber wenn er da ist, dann ist er da. And this is the picture of the New Testament believer. Und das ist das Bild des neutestamentarisch Gläubigen. There are those seasons of waiting. Und da gibt's Wartezeiten definitiv. There's seasons when we have no more strength. Da gibt es Zeiten, wo keine Stärke, überhaupt keine mehr da ist. When we can't witness to another person, wenn wir nicht einmal jemandem anderen ein Zeugnis geben when können. We can't read another verse, nicht einen Vers lesen können. When we can't hear another message, nicht eine Botschaft mehr uns anhören können. Tired for some reason. Müde, ich weiß es doch. I can't love my wife. Kann meine Frau nicht lieben. Can't submit to my husband. I'm just, kann mich meinem Mann nicht unterordnen. Tired. Oh, I'm financially so tired. Finanziell bin ich ermüdet. I'm emotionally tired. Emotionell. Physically or mentally. Körperlich, mental ausgelaugt. What do we do? Was tun wir? Do we look to the natural? Schauen wir auf das Natürliche. Do we look to what we were doing? Schauen wir zurück auf das, was wir mal gemacht Now, haben. Here's the big mistake. Hier ist der große Fehler. What we were doing, was wir tun werden. Was a miracle of God. Was wir getan haben, war ja ein Wunder Gottes. And now the wind's not blowing. Und jetzt bläst der Wind auf einmal nicht. So we land our hang glider. Also setzen wir mit dem Hängegleiter we auf. We take it off. Wir nehmen ihn ab. And we start running again. Und jetzt laufen wir weiter. And we think, well, I'm ahead of them anyway, so. Und sagen, ja, ich bin ihnen voraus, also. And Paul's like, did you lose your mind? Habt ihr euren Verstand verloren? Are you brainless? Habt ihr kein Hirn? You're gonna finish this in the flesh? Ihr wollt im Fleisch das vollenden? You're gonna put down the hang glider and finish it running? Ihr werft den Hängegleiter weg und fangt es an zu rennen? You'll never make it. This is a supernatural marathon. Das schafft ihr nicht. Das ist nämlich ein übernatürlicher Lauf. This is not one of those little things like Gerald Schmidt runs in. Das ist nicht so ein kleines, was der Gerald Schmidt macht. Some 42 kilometers, right? Ja, die läppischen 42 Kilometer. This thing is 20,000 kilometers. Das sind 20,000 Kilometer. You can't even do this thing. Das kannst du nicht. You gotta get back on the hang glider. You'll perish. Du musst zurück zum Hängegleiter, sonst ist vorbei mit dir. And they started in the spirit. Und die fingen im Geist an. And they ended in the flesh. Und hörten im Fleisch an. And I wonder how long it takes. Und ich frage mich, wie lange es Before dauert. Before we put the hang glider down. Bevor wir den Hängegleiter runtersetzen. When there's no wind. Wenn da kein Wind ist. It's a wonderful time. Es ist eine wunderbare Zeit. To work on my hang glider. An meinem Hängegleiter zu arbeiten. Just make it a little bit bigger. Ihn ein bisschen zu vergrößern. You increase your capacity. Deine Kapazität erweitern. You pour your heart out to the Lord. Du schüttest dein Herz vor dem Herrn aus. Look at this. Look, turn to Psalm 62 with me for Psalm a moment. Psalm 62, einen kurzen Moment. You pour your heart out. Du tust dein Herz ausschütten. It's a very, very important time. Es ist eine sehr wichtige Zeit. Psalm 62, verse 5. 62, Vers 5. My soul wait in silence for God only. Nur auf Gott vertraue still meine Seele. Thanks, Joe. For my hope is from Him. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. He only is my rock. Nur ist mein Fels. And my salvation. Und meine Hilfe. My stronghold. I shall not be shaken. Meine Festung, ich werde nicht wanken. On God, my salvation and my glory rest. Auf Gott ruht mein Heil und the meine rock of Ehre. My strength, the refuge, my refuge is in God. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. And here it is. Und hier ist es. Trust in Him at all times, O people. Vertraut auf ihn alle Zeit, Leute. Pour out your heart before Him. Schüttet euer Herz vor ihm aus. These times, like Marcus had mentioned. Diese Zeiten, die Markus erwähnt hat. Times of silence. Die Zeiten der Stille. These are absolutely vital. Diese sind wichtig. This is the time when my sail is being built. Das ist dann, wenn mein Segel eigentlich erweitert it's, wird it's und when bearbeitet. God works in me. Wenn Gott in mir when arbeitet. When God increases my capacity. Wenn Gott meine Kapazität erweitert. He teaches me many things. Er lehrt mich viele Dinge. Because there's a tendency. Weil da ist eine Tendenz. When He's blowing on me. Wenn auf mich bläst. That I begin to forget that it's Him. Dass ich vergesse, dass es ist. But when I When there's a time when there's no wind. Doch wenn eine Windstille ist. It's a renewal in my mind. Dann werde ich wieder erneuert in meinem Verstand. Who's in control here, son? Wer ist derjenige, der es bewirkt? Und can you do something? Kannst du etwas alleine tun? Read your Bible. Lies deine Bibel. Try to witness to somebody. Gib jemandem ein Zeugnis. It's like drinking sand. Es ist wie wenn man Sand schluckt. Try to pray, son. Versuch zu beten, mein Sohn. You better wait on me, huh? Wart lieber auf mich. Don't be drinking those sand glasses, right? Und hör auf mit den Sand zu schlucken. Right? Wait on me. Wart auf mich. You mean just wait? Harre aus. Pour your heart out. Schütt dein Herz aus. Talk to me. Sprich zu Let's mir. Work on the sail a little bit. Bearbeiten wir das Segel ein bisschen. I'm working in you. Ich arbeite in dir. You see what happens is this. Seht ihr, was passiert ist das? We forget it's the Lord. Wir vergessen, es ist der Herr. And when we forget it's the Lord in our life, we forget it's the Lord in someone else's life. Und wenn life. Wir vergessen, es ist der Herr in unserem Leben, vergessen wir das auch im Leben eines anderen. And though we are sailing the winds of grace. Und obwohl wir jetzt den Wind der Gnade segeln. We suddenly forget and we're putting other people in bondage. Vergessen wir das und bringen andere in Abhängigkeit, also in Sklaverei. Because I say this. Weil dann sage ich das. Look at me. Schau mich an. What are you doing? Was tust du? Wow, look at me. Schau mich an. Wow, what a dangerous statement. Was für eine gefährliche If you keep saying that, those winds are going to stop. Wenn du das, sobald du das sagst, hört der Wind auf. It's not me. Look at the Lord. Schau auf den Herrn. Es bin nicht ich. Look what God can do. Schau, was Gott tun kann. I'm just like you. Ich bin ja nur so wie oh, du. Oh man, I can't pray. Ich kann auch nicht. I can't read. Ich kann nicht lesen. I can't serve. Kann nicht dienen. I can't love. I'm such a kann loveless person. Ich bin eigentlich eine lieblose Person. But when God is breathing on Aber us, wenn Gott auf uns haucht, and this is what I want to encourage you, und das will ich euch eben my ermutigen. Brother in the Lord, darin will ich euch ermutigen, meine it's Brüder God. Im Herrn. Es ist Gott. It's not us. Es sind nicht wir. But we forget that. Aber wir vergessen and das. When we forget that, und wenn wir das vergessen, the whole church just spirals down. Dann geht die ganze Gemeinde in einer Spirale hinunter. And the whole church, Revelation chapter 2, und die ganze Gemeinde in Offenbarung 2 loses its first love. Verliert die erste Liebe. And that first love are the winds of grace. Und diese erste Liebe ist der Wind der Gnade. We were so in love with them. Wir waren so verliebt darin. Our life was so effortless. Unser Leben war so mühelos. We were flying high. Wir sind hoch oben gesegelt. Give me a donkey and I'll ride into Jerusalem. Gib mir einen Esel und ich reite nach Jerusalem. I was flying so high when I was 18 years old. Mit 18, da bin ich so hoch oben gesegelt. And I read a verse and it said, dann las ich einen Vers. When the Lord returns, will he find faith on the earth? Und dann stand, wenn der Herr zurückkommt, wird er Glauben auf der Erde finden. And I thought to myself, und ich dachte mir, of course he will. Natürlich wird er das. Because I'm just getting started. Weil ich fange jetzt an. I'm going to lead thousands to the Lord, thousands. Ich werde Tausende zum Herrn thousands. Führen. Thousands, I mean, this is so easy. Das ist so leicht. I mean, it's so wonderful. Es ist so wunderbar. Everyone will want what I have. Jeder Everyone. Wird das wollen, was ich habe. And it will just spread through the whole und es world. Wird sich ausbreiten thousands in der ganzen and thousands Welt. Want this. Tausende werden das einfach wollen. But nobody wanted it. Niemand wollte es. And it got me depressed. Dann wurde ich deprimiert. And then suddenly, und dann auf einmal. Somehow I thought it was me and damals, ich dachte irgendwie, ich bin and I was on the ground. Und ich war am Boden. Then I started to put the thing away and started running. Dann habe ich es auf die Seite gelegt und fing zum Laufen an. It's interesting. My first couple months as a Christian, I was flying high like an eagle. Die ersten Monate meines Christentums, da bin ich hoch geflogen wie ein Adler. Then I met some legalistic Christians. Wie ein Adler. Und dann habe ich legalistische Christen getroffen. And I was grounded like a hippopotamus. Und dann bin ich aber wie ein Nilpferd auf einmal untergegangen. And I was like on the ground. Ich meine, ich war wirklich am Boden. And then I met this ministry, Greater Grace. Dann habe ich eben diese Gemeinde Greater Grace and getroffen. I was set free. Und wurde freigesetzt. And I was released freigesetzt to sail the winds of grace. Im Wind der Gnade zu segeln. It takes courage to wait on God. Und das bedarf Charakter. And Mut, auf zu warten. The lesson is this. Und die Lektion ist jene. God is the one. Gott ist derjenige. Who is the source of my life. Der die Quelle meines Lebens ist. When it's not there. Wenn es nicht da ist. All I can do is pour my heart out. Dann kann ich nur mein Herz ausschütten. All I can do is seek the Lord in quietness. Alles, was ich tun kann, ist den Herrn suchen in der Stille. But it's my greatest test to see if I'll do all those stupid things on the paper. Aber das ist mein größter Test, zu sehen, ob ich all diese dummen Sachen mache, die auf dem Papier stehen. Or whether I'll just follow instructions. Oder ob ich wirklich den Instruktionen folge bis Read zum the Ende. Whole thing and do nothing. Und dann am Ende dann eben nichts tun. And wait on the Lord. Und auf den Herrn warten. And he will renew my strength. Und er wird meine Stärke erneuern. I think some people he waits a year or two or three. Bei manchen Leuten lässt er sich 1 bis 3 Jahre Zeit. With Moses it was 40 years in the wilderness. Bei Moses waren es 40. Wow. But this is it. Aber das ist es. And I don't want to fall into the deception. Und ich will nicht weiter in diese Lüge fallen. And I don't want to bring someone into that. Und will niemanden da hinein. I don't want to project. Ich will nicht projizieren. The Lord's energy. Die Energie des Herrn. As though it was mine. Und es vorprojizieren, als ob es meine Energie it's wäre. It's not mine. Es ist nicht meine. And if I project it to someone else as though it's me. Aber wenn ich es für jemanden so mache, als ob es ich wäre. I guarantee the Lord will stop breathing. Garantiert wird der Herr aufhören zu hauchen. And he will put me in a wilderness. Und er wird mich stattdessen in eine Wüste setzen. Until I learn. Bis ich lerne. That it's him. Dass es er ist. Until I pour my heart out. Bis ich mein Herz ausschütte. But in that position, many people become bitter. Aber in dieser Position werden viele bitter. And angry. Und verärgert. And they stay in the wilderness their whole Christian life. Aber bleiben life. Für den Rest des Lebens in der Wüste. Sad. Es ist traurig. But if we're in that place tonight. Aber wenn wir in diesem Platz sind heute. Build your sail. Das Segel zusammenbauen. Relax. Entspannen. Let your capacity grow. Lass deine Kapazität wachsen. Oh Lord, I'm waiting upon you. Herr, ich warte auf dich. I'm waiting upon you. Ich warte auf dich. Breathe on me. Hauche mich an. Some people wait with no sail up. Manche Leute warten, ohne dass das Segel geschafft ist. I'm waiting on the Lord. Ich warte auf den Herrn. That's why I haven't been in church in 5 years. Jetzt bin ich schon 5 Jahre nicht mehr beim Gottesdienst. You don't even have your sail up. Hat das Segel nicht. You're not even waiting in faith. Der wartet nicht im Glauben. Waiting on the Lord is to seek the Lord. Auf den Herrn ausharren heißt ihn suchen. Lamentations 3:25. Klagelieder 3:25. Right? The Lord blesses those who wait on him. Der Herr segnet die, die auf ihn warten. The ones who seek him. Die, die ihn suchen. Amen. What a wonderful place to be tonight. Das für einen schönen Platz, das. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend. That you are so personal. Dass du so persönlich. That bist. You breathe on us. Dass du uns anhauchst. You are the very source of our life. Du bist die Quelle des Lebens. And we've been Lebens. Born again of your Spirit. Als wir wieder, seit wir wiedergeboren sind aus deinem Geist. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist hier jemand einer. And if you die, wenn du stirbst, sterben solltest, you don't know where you would go. Du wüsstest nicht, wo du dann hingehen würdest. But Jesus died for our sins, aber Jesus starb für unsere Sünden, to give us the gift of eternal life. Um uns die Gabe des ewigen Lebens zu geben. He died, er starb, he was buried, wurde begraben, and he rose from the dead. Und stand von den Toten wieder auf. For each one of us. Für jeden von uns. Would you pray with me? Würdest du dann mit mir beten? And receive Jesus und Jesus empfangen? As your Lord and Savior? Als deinen Herrn und Retter. Pray something like this tonight. Bete so ähnlich. Lord Jesus, wie ich jetzt bete, Herr Jesus. I would like to live. Ich möchte leben. Through the winds of grace. Durch den Wind, mit dem Wind der Gnade. Blow on my life. Hauche blase mein Leben an. With joy and peace. Mit Freude und Friede. Speak to me. Sprich zu mir. Give me your life. Gib mir dein Leben. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.